Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 5. Folgt allein dem Herrn, eurem Gott, nach und achtet ihn. Gehorcht seinen Geboten und hört auf seine Stimme. Dient ihm und haltet euch an ihn. Gott segne dieses Wort. Gott achten. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr, worauf es ankommt, Gott zu achten. Und hier geht es darum, in diesem Zusammenhang spricht unser Herrgott Mose ins Herz, auch als Warnung vor Götzendienst, also vor Götzen, vor Idolen und auch Wahrsagerei, Zukunftsvorhersagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das euch zu Herzen nimmt. Sachen wie Horoskope und sowas heutzutage zum Beispiel, das ist etwas, was nicht biblisch ist, ne? Also das ist außerhalb Gottes Willens. Und das ist etwas, was Gott nicht möchte, dass wir uns ins Wahrsagerei begeben und solche Sachen, das möchte Gott nicht, denn da haben wir keine Achtung vor Gott, wenn wir diese Sachen tun. Denn zu dem Zeitpunkt damals, also im Alten Testament, da war es auch so, dass eben auch falsche Propheten nicht nur Gottes Wort missbraucht haben, sondern dass sie den Menschen Sachen gesagt haben, die nicht zutreffen, die nicht von Gott kamen, sondern das war also aus dem dämonischen Bereich und Sachen wie einfach böse Dinge, ja, also das ist böse, wenn man also Gottes Wort nicht achtet und dann Leuten oder anderen Menschen auf den falschen Weg führt. Und Gott ist dem direkt gegenübergestellt. Wer dahinter steckt, ist natürlich klar, das ist der Teufel, ja, und der Satan, der der Menschen dann beeinflusst. Und da ist eben hier die Warnung, dass wir also aufpassen müssen vor Götzen. Und heutzutage ist das so, dass diese spirituelle, dieser Kampf, dieser Krieg sozusagen in der spirituellen Welt immer noch da ist, ja, weil der Satan, der Teufel, ist immer noch aktiv, ja, beeinflusst Menschen, kann Menschen beeinflussen und wenn sie ihn lassen, ja, aber wir als Christen sind durch Jesus Christus Blut sozusagen geschützt, was er für uns, also an unserer Stelle am Kreuz für uns dann gegeben hat, für uns gestorben ist. Er hat somit Sünde, Tod und Teufel ein für alle Mal komplett besiegt. Komplett. Es ist erledigt. Und das müssen wir uns mal zu Augen führen und zu Herzen nehmen und aufpassen einfach im täglichen Leben, worauf denn unser Augenmerk, ja, unsere Gedanken, unsere Herzen, wonach sind sie ausgerichtet? Sind das nach Objekten oder sind wir das Beziehungen, die wir haben wollen oder ist es Macht, die wir haben wollen, oder Geld, oder Einfluss, oder all solche Dinge, das können alles Götzen werden, also sozusagen Idole, ja, und das ist eben ganz wichtig, dass wir uns davon fernhalten, davon warnt uns die Bibel im Alten Testament durchgehend hinweg, lest mal selber durch im Alten Testament, wie sich das auch auswirkt, manchmal ziemlich, ziemlich drastisch, ja, und das seht ihr als ein Beispiel, gibt noch mal ein Beispiel, das seht ihr zum Beispiel von König Salomon, ja, das ist der Sohn von König David, der hat dann so viele Frauen gehabt und Sachen und Objekte und materielle Dinge und ist letztendlich abgewichen und hat dann Gott nicht mehr geachtet, obwohl er gut anfing in seinem Königreich oder in seinem Wirken als König Israels, aber ist dann dem verfallen, obwohl nicht alle Hoffnung da verloren war mit ihm, ist es letztendlich so, dass danach, na, mit seinem Sohn, dann das Königreich zerfallen war. Ja? Das war dann Juda und Israel, wurde dann in zwei Re Königreiche gespalten. Und das könnt ihr alles auch nachlesen im Alten Testament und daraus lernen. Und das hat also katastrophale Folgen, wenn wir also Götzen in unsere Herzen lassen und die uns lenken lassen. Ja? Erinnert euch daran, dass unser Herrgott, unser Jesus Christus dafür gestorben ist, dass wir das nicht müssen. Das ist Freiheit in Jesus Christus. Wir müssen dann der Welt nicht mehr nachlaufen oder den leeren Versprechungen der Welt. Karriere, Geld, großes Haus, Auto, Autos, Sachen, Beziehung, Einfluss. Das hat keinen ewigen Wert. Das Einzige, was Wert hat, ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und Gott allein, Gott achten, ist der Anfang. Ja? Im Englischen sagen wir, Fear of God is the beginning of wisdom. Also Achtung vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Und das ist auch in der Bibel, in den Sprüchen könnt ihr das nachlesen. Und es macht nur Sinn, uns Jesus Christus unterzuordnen, als Reuigesünder zu kommen und da ihn dann in und durch uns schalten und walten zu lassen. Und dann mal sehen, was er dann in unserem Leben erreichen kann, in und durch uns. Und das ist unser Gebet. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich nicht nur achten, sondern dass wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen. Und auch in die Bibel gehen, dein lebendiges Wort, das ist unser, ja, nicht nur Lebensmuster, aber unsere Lebenslinie und unser Lebensblut sozusagen. Ja? Und die Bibel ist dafür da, uns zu helfen, ob das nun im Alten Testament ist, im Neuen Testament, in den Evangelien oder zum Beispiel den Paulusbriefen. Da hast du uns so viel Weisheit gegeben, dass wir dich nicht nur achten, sondern dass wir das, was du für uns geplant hast, bevor sogar die Welt, das Universum überhaupt entstanden war, dann das ausrichten können. Und das ist mein Gebet, dass alle Menschen, dass wir uns erinnern daran, an diese Wahrheit und dass du in und durch uns wirkst in unserer persönlichen Beziehung zu dir, die wir als Reuegesünder haben und in und durch dich dann wachsen können. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.